die weißen Segel gesetzt. Fahren wir jetzt, fahren wir jetzt. Sind die schlanken Boote so weit, sind sie zur Fahrt bereit? Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Und sie schon bald die große Macht.